Welches Problem löst eine Blockchain? Eine Blockchain löst das Problem, wie eine Gesellschaft digitale Information ohne eine zentrale Verwaltungsstelle unveränderbar abspeichern kann. Der Grund, warum es so wichtig ist, sich zuerst das Problem und erst dann die Lösung vor Augen zu führen, wird durch die folgende mathematische Aufgabe leicht nachvollziehbar. Keine Sorge, dies ist keine Trickfrage. X plus Y ist 10. Was ist X? Was ist Y? Du wirst mir zustimmen, dass es bei diesem Problem für X und Y unendlich viele Lösungen gibt. Eine Summe von 10 ergeben beispielsweise 1 plus 9, 2 plus 8, 3 plus 7 und so weiter. Und das inkludiert noch nicht einmal die Zahl mit einem Komma. So, wie sieht es jedoch mit dem folgenden Problem aus? Und wiederum, dies ist keine Fangfrage. 6 plus 4 ist gleich. Die Lösung hierfür ist unglaublich einfach. Sie lautet 10. 6 plus 4 ist 10. Was hat es damit auf sich? Beim ersten mathematischen Problem, x plus y ist 10, wird uns die Lösung vorgegeben, welche unendlich viele Ausgangsmöglichkeiten hat. Beim zweiten, 6 plus 4 ist wie viel, gibt es ein einziges Problem mit einer einzigen Lösung. Diese beiden mathematischen Probleme spiegeln vieles in unserer Welt wider. Eine große Anzahl an nicht erfolgreichen Firmen bzw. Anbietern von Produkten und Services weiß nur allzu genau, was sie gerne tun möchten. Beispiel: Ich habe hier eine Blockchain. Jetzt muss ich allerdings erst ein Problem finden, zu dem diese Lösung passt. Da es in unserer Welt jedoch meist viele Faktoren gibt, welche eine potenzielle Lösung beeinflussen, und da es zudem immer Konkurrenten gibt, finden diese erfolglosen Firmen und Anbieter niemanden, der ihr Produkt oder ihren Service dann kauft. Natürlich kann etwas kurzfristig hypen, langfristig hat ein solches Produkt aber keinen Nutzen und verschwindet irgendwann wieder vom Markt. Ein gutes Beispiel, wie man es richtig macht, ist Apple. Als Apple 2010 das iPad auf den Markt bringen wollte, hat es jeder Analyst und Experte vorab als Misserfolg abgeschrieben. Parallelen zu zahlreichen vorherigen gefloppten Entwicklungen wurden gezogen und Apple wurde eine schwarze Zukunft prophezeit. Vermarktungsmaster Steve Jobs wusste jedoch, was er den Menschen zeigen musste. Nicht die Lösung, also das iPad, sondern das Problem, das es lösen würde. Und genau das tat er, als er der Welt zeigte, wie viele Menschen eigentlich nur im Internet surfen wollten, sich Bilder auf Social Media ansehen wollten oder ein E-Book lesen wollten. Und dies nicht aufwendig auf einem unbeweglichen Computer am Schreibtisch, sondern gemütlich auf der Couch, im Bett oder im Bus. Das Handy war zu klein, ein Laptop zu groß, zu schwer und zu unflexibel. Genau in diesem Moment konnten sich Millionen von Menschen mit diesem Problem identifizieren und wussten, dass es bisher keine gute Lösung für das genau Beschriebene gab. Jetzt wollten sie alle eine Lösung. Etwas, das zwar größer war als ein Smartphone, aber kleiner und beweglicher als ein Computer. Und tada! Steve Jobs hatte die Lösung parat. Apple erkannte die Chance und reitet die Welle bis heute. Denn bisher hat sich diese Lösung knapp 350 Millionen Mal verkauft. Apple braucht im übertragenen Sinne lediglich die Aufgabe 6 plus 4 zu lösen. Vergleicht man Apple mit Google, so erkennt man die unterschiedlichen Herangehensweisen. Während Apple meist mit dem Problem startet und dann dafür eine Lösung findet, startet Google tendenziell eher mit einer Lösung und versucht dann, ein dazu passendes Problem zu finden. Deshalb hat Google so viele Produkte und Services, welche sich schlussendlich nicht durchsetzen. Da die Google-Entwickler jedoch genügend Projekte ins Rennen schicken, sind immer genügend dann erfolgreich. Google kann sich dies deshalb leisten, weil das Unternehmen ursprünglich mit einem Problem gestartet ist, für das Google die perfekte Lösung gefunden hat. Nämlich, wie findet man sich in diesem Chaos von Internet zurecht? Google ist also die Ausnahme und nicht die Regel. Viel zu viele Menschen jedoch erkennen dies nicht, sondern kommen oft zu mir mit: Julian, ich möchte für mein Leben gern XYZ machen. Wie finde ich Kunden, die das kaufen? Diese Menschen machen genau das gleiche wie Google, nur haben sie nicht den Spielraum, den dieser Gigant hat. Diese Menschen kommen mit der Lösung von 10 und suchen jetzt nach X plus Y. Sobald sie ein Problem X finden, gibt es jedoch meist bereits Konkurrenten Y. Und immer, wenn sie etwas anpassen, verändern sich wiederum die Variablen. Irgendwann glauben sie, eine Zielgruppe gefunden zu haben, erkennen später jedoch, dass ihr Produkt oder ihr Service keine wirkliche Lösung für irgendein vorhandenes Problem ist. Kein Wunder, dass das Vorhaben dann floppt. Merke dir also schon einmal das Folgende für die kommenden Kapitel, wenn wir die unterschiedlichen Blockchain-Anwendungen durchgehen. Bevor du dich fragst, was eine Anwendung macht, frag dich eher, welches Problem sie lösen soll. Und dann frag dich, ob das betreffende Problem ein reales Problem ist oder einfach nur ein künstlich kreiertes, das es eigentlich gar nicht gibt. Ohne richtiges Problem gibt es für eine Lösung keine Daseinsberechtigung, sondern höchstens einen kurzfristigen Hype. Und genau das ist das Problem von Blockchain bzw. von der noch populäreren Blockchain-Anwendung der Kryptowährungen. Alle reden immer nur davon, was diese Neuerung machen soll, doch nur wenige reden von dem Problem, welches damit gelöst werden soll. Und so kommt es zu vielen Missverständnissen in der Presse bzw. unter Anhängern und Gegnern dieser digitalen Währungen. Sie wissen dann nicht, ob alles nur eine Blase ist, die irgendwann platzt, oder ob es sich um die Lösung eines wirklichen Problems handelt, die die Welt für immer verändern wird. Auch wir haben dieses Kapitel mit der Lösung begonnen. Reden wir jetzt also vom Problem, zu dem einzig und alleine eine Blockchain bzw. noch weiter gefasst eine dezentrale Ledger-Technologie die Lösung ist. Nämlich, wie kann man digitale Informationen ohne eine zentrale Verwaltungsstelle unveränderbar abspeichern? Das Grundproblem im digitalen Zeitalter besteht nämlich darin, dass Information praktisch kostenlos vermehrt, verändert oder vernichtet werden kann. Ich kann dasselbe Foto 100-mal abspeichern und hochladen. Und diese Vermehrung kostet mich praktisch nichts mehr als die Zeit, dies nur einmal zu tun. Physische Gegenstände zu vermehren ist entweder schwierig oder sogar unmöglich. Wenn wir einen Vertrag in einer Word-Datei abspeichern, kann ich diesen im Nachhinein ohne weiteres verändern. Bei einem Vertrag auf Papier geht das nicht mehr so einfach. Ich kann auch, wenn ich versehentlich den falschen Knopf drücke, binnen Sekunden eine Datei unwiderruflich auf dem Computer löschen. Einen Gegenstand in der physischen Welt einfach so verschwinden zu lassen, ist wiederum nicht ganz so einfach. Und genau aus diesem Grund gibt es, wenn wir uns im digitalen Bereich aufhalten, immer diese zentrale Partei, welche den Konsensus kreiert. Sei es eine Bank, welche unser Internetbanking verwaltet, einen zentralen Service, der unsere Online-Unterschriften abspeichert, oder zentrale Clouds, die unsere Daten sichern. Sobald man sich im digitalen Bereich aufhält, gibt es immer eine zentrale Stelle, welche den Überblick darüber behält, dass niemand einfach so Informationen kreiert, verändert oder löscht. Mit dieser Tätigkeit genießen alle zentralen Institutionen unser ungeteiltes Vertrauen, denn sie haben die Kontrolle über den Konsensus. Facebook kann zum Beispiel deine Daten löschen oder auch nicht. Oder ein anderes Beispiel. Nur die Bank kann Geld auf dein Konto buchen, du selbst nicht. Die Bank kann dein Geld auch einfrieren. Seither stellen sich also Menschen immer wieder die Frage, wie könnte ein System für digitale Informationsverarbeitung ohne eine zentrale Institution aussehen? Ein solches System wäre dann offen für jeden. Es gäbe keine Zensur. Keine Firma könnte den Account eines beliebigen Nutzers einfach schließen oder ungefragt verändern. Niemand müsste jemanden anderen vertrauen, da jeder selbst die Kontrolle inne hätte. Ein solches System zu hacken wäre praktisch unmöglich, da man alle Teilnehmer gleichzeitig hacken bzw. austauschen müsste. Jeder, der schon einmal mit digitaler Information ein Problem hatte, kann sich mit den zuvor genannten Beispielen identifizieren. Bevor du also zum nächsten Kapitel weitergehst, überlege einmal kurz, ob du dieses Problem der Zentralisierung als real und relevant ansiehst und falls ja, wie du es lösen würdest. Schauen wir uns Beispiele aus der Geschichte an, wo dezentrale Datenbanken schon einmal verwendet worden sind. Bereits zur Zeit der alten Ägypter gab es das Konzept der Tontafeln, auf denen zum Beispiel Besitz und Eigentum festgehalten wurde. Hätte es nur eine einzige Tontafel gegeben, so wäre dies ein zentralisiertes System. Die Pharaonen wollten zwar in der Kontrolle der Daten bleiben, doch sie verstanden die Gefahr des Zerbrechens bzw. des Verlustes dieser Tafeln. Also ließen sie zahlreiche Kopien einer Tafel anfertigen, um diese dann an unterschiedlichen Orten im Reich aufzubewahren. In regelmäßigen Abständen trafen sich die beauftragten Aufsichtspersonen, um die Tontafeln zu aktualisieren und Informationskonflikte zu vermeiden. Die Tafeln waren zwar dezentral gelagert, jedoch durfte nur eine autorisierte Person Änderungen durchführen. Deshalb war es auch kein Problem, selbst bei einer großen Menge an Leuten sicherzustellen, dass die richtigen Eintragungen vollzogen wurden. All dies oblag dem Pharao bzw. seinen Vertrauenspersonen. Zwar war immer noch der Pharao für die Informationsspeicherung verantwortlich, doch konnten sich die Ägypter relativ sicher sein, dass ein einmal abgeschlossener Vertrag, ein Grundstückskauf oder eine Urkunde nicht einfach durch eine zerstörte Tontafel vernichtet werden würde. Auf der Insel Yap im Südpazifik kam ein System zum Tragen, das in Sachen Dezentralisierung noch weiter fortgeschritten war. Es funktionierte jedoch nur deshalb, weil die Gemeinschaft der Insulaner recht klein war. Das System war das der Reihsteine. Die Insulaner wollten ein dezentrales Besitzsystem einrichten, das niemandem auf der Insel einen höheren Status verleihen und niemandem die Möglichkeit bzw. das Recht geben sollte, auf den Besitz aller anderen aufzupassen. Also begannen sie, riesige, runde Steine herzustellen, die dann als Besitz verwendet wurden. Theoretisch hätte jeder Insulaner diese Steine selbst herstellen können, doch meistens wurde es zu einer spezialisierten Aufgabe, die von wenigen ausgeübt wurde, während die anderen es vorzogen, Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, um so solche Steine als Bezahlung entgegenzunehmen. Somit war das System für alle offen, jeder hatte die gleichen Rechte und niemand war mehr oder weniger wert als jemand anders in der Yap-Inselgesellschaft. Es war jedoch ein Albtraum, diese Steine von einem Ort zum anderen zu transportieren, da sie ja mit Absicht entsprechend groß gemacht wurden, um den Transport und die Produktion zu erschweren, damit sie rar waren. Die Lösung? Anstatt die Steine zu transportieren, begannen die Inselbewohner, die Steine an spezifischen Orten, wie zum Beispiel vor einer Kirche, vor einem bestimmten Haus und so weiter zu lagern. Und dann den Besitz eines Steins bei der Bezahlung an alle zu vermitteln. Dies funktionierte, indem ein Insulaner nach einem Bezahlvorgang alle anderen auf der Insel informierte, wem er gerade einen Reihstein gegeben hatte. Es wurde also nicht der Stein weitergegeben, sondern das Wissen darüber, wer einen Stein besaß. Der Stein selbst blieb immer am selben Platz. Alles basierte auf einem dezentralen System, bei dem jeder Insulaner wusste, wer tatsächlich einen bestimmten Stein besaß. Niemand konnte einfach einen Stein stehlen, denn es ging ja nicht nur um den Stein selbst, sondern um das gesamte Wissen, um die Besitzverhältnisse in der kleinen Gemeinschaft. Dieses Konzept der Dezentralisierung funktionierte allerdings nur, weil es eine kleine Gruppe war, welche den Informationsaustausch vollzog. Jeder Teilnehmer kannte jeden anderen und so brauchte es weder ein schriftliches Festhalten der Updates noch eine Autorisierung, falls jemand eine Aktualisierung vollziehen wollte. Digitalisierung betrifft jedoch die gesamte Welt und so reicht es in einer digitalen Welt nicht aus, sich Updates lediglich zu merken. Wie konnte man also in der digitalen Welt ein dezentrales System kreieren? Nachdem bereits zuvor viele der notwendigen Bausteine dafür kreiert wurden, kam es 2009 zur finalen Umsetzung der Lösung, die dezentrale Ledger-Technologie, DLT, und um genau zu sein, die Schaffung der ersten richtigen Blockchain. Und um die 30-Sekunden-Definition noch einmal zu wiederholen. Diese Blockchain ist eine digitale Datei, welche Daten einer Gesellschaft enthält. Jedes Gruppenmitglied ist gleichwertig und niemand kann über andere bei der Datenverwaltung bestimmen. Damit alle jederzeit dieselbe Datei haben und keine Missverständnisse auftreten können, updaten sich alle bei neuen Informationen regelmäßig. Und so weiß jeder anhand der eigenen Datei, ob eine Aussage zum Inhalt korrekt ist oder nicht. Um der Gruppe beizutreten, kopiert man sich die vorhandenen Dateien von einem anderen Teilnehmer und hat so ebenfalls die gesamte Information. Da diese Updates in Zeitblöcken erfolgen und in der Datei aneinander gekettet werden, nennt man diese Datei Blockchain.